Im Kreisstrang der Zugzahlung wurde ein Gedenkstein für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas unter dem Motto »Glänze ewig die unsterblichen Verdienste« errichtet. An der Enthüllungsfeier vom 23. Oktober nahmen die Funktionäre und die Werktätigen im Bezirk und Kreis teil. Um die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Entwicklung ihres Wohnortes für alle Zeiten zu überliefern, errichteten die leitenden Mitarbeiter und Werktätigen vom Kreis Changgang einen herrlichen Gedenkstein aus fein bearbeitetem Naturgranit.